NDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir beginnen mit einer neuen Woche und die beginnt wie immer mit einer freien Themennacht. Wir können uns über jedes Thema unterhalten, das euch interessiert. Ja, und wahrscheinlich unterhalten wir uns auch über Uli Hoeneß. Das ist ja das Thema seit vorgestern. Und ja, was ist eure Meinung dazu? Wie habt ihr das empfunden und aufgenommen, als ihr die Nachricht gehört habt, dass er offensichtlich große Summen von Steuern hinterzogen hat? Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin Silke. Silke ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Silke. Hallo. So. Über was reden wir beide? Ja, also ich habe am 7. März eine Magen-OP gehabt. Ja. Ich habe mir einen Magenschlauch machen lassen. Ja. Weil ich sehr mit dem Übergewicht zu kämpfen habe, hatte. Hast. Und habe jetzt schon in den paar Tagen, in den 6 Wochen, 21 Kilo abgenommen. 21 Kilo in 6 Wochen? Ja. Das ist ja der Hammer. Ja, also ich bin auch total zufrieden. Das ist ja der Hammer. Wie viel hast du vorher gewogen? Vor der OP? 174. 174? Ja. Größe? Also bei einer Größe von 1,62 ist das schon sehr viel. Das ist sehr viel, muss man wirklich so sagen. Aber dann innerhalb von 6 Wochen über 20 Kilo runter, ist das normal, nachdem man so eine Magenoperation hat machen lassen? Ja, weil man kann ja nicht mehr viel essen, also nur noch kleine Mengen. Wie viel isst du, wie viel kannst du essen pro Tag? Also morgens vielleicht ein Dreiviertel-Toast oder ein Toast. Ja. Und dann über den Tag halt immer so kleinere Mahlzeiten. Wie groß sind diese Mahlzeiten? Also wie gesagt, höchstens so ein Toast. Okay, das zum Frühstück, aber dann zum Mittagessen? Ja, Mittagessen, also wenn ich für meinen Sohn und mich koche, dann machen wir 2, 3 kleine Kartoffeln, 3 Fischstäbchen, ein bisschen Spinat. Also, und das reicht uns dann. Ja, bist du dann auch wirklich satt? Oder? Ja, du bist wirklich satt. Ja. Und hast keinen heimlichen Heißhunger? Nein, Heißhunger nicht, aber man muss auch aufpassen, dass man sich wirklich beim nächsten Bissen, kann man sich schon überfressen haben. Und was für ein Gefühl ist das dann, wenn man ein bisschen zu viel genommen hat und sich über... Also einem wird schlecht, der Druck im Magen ist natürlich sehr extrem. Ja. So, ja. Dann eine kleine Mini-Portion am Mittag. Ja, und wie geht's dann zwischendurch immer mal ein Obst oder so, ein bisschen Gemüse. Obst heißt, kannst du einen ganzen Apfel essen? Nein. Nein? Nein. Keinen ganzen Apfel? Nein. Sondern? Ein Viertel. Ein Viertel Apfel nur? Dann, ja. Also wenn du einen Apfel essen würdest, wär das schon komplett überfüllt? Ja, auf jeden Fall. Wie ist denn das mit Trinken? Wie viel kannst du trinken? Langsam. Also man muss wirklich Schluck für Schluck trinken. Man darf auch nicht zu schnell trinken, weil das hängt sonst. Wo hängt das? Im Hals. Es geht nicht ganz schnell runter, weil auch ein bisschen Luft noch mit drin ist dann im Magen. Mhm. Und das verursacht dann halt Schmerzen. Und da muss man gleich mal hin und her laufen, damit das wieder nachsackt. Darfst du denn, wenn auch in kleinen Portionen, darfst du denn alles essen? Zum Beispiel auch Buttercremetorte? Also so fettiges Zeug könnte ich gar nicht mehr essen. Warum? Weil das der Magen nicht mehr verträgt. Ach so. Ja. Wenn der Magen das nicht verträgt, was bedeutet das dann? Wie macht sich das bemerkbar? Durchfall, Übelkeit. Hast du schon erlebt? Ja, einmal. Mhm. Ja. Da hatte meine Freundin Apfelstrudel mitgebracht und da ging gar nichts mehr. So, Kleinigkeit, dann ein Viertel Äpfelchen oder vielleicht ein Keks mal, das geht sicherlich auch. Ja, das geht. Das geht dann. Und abends, was isst du dann zum Abendbrot? Und abends auch nochmal eine halbe Scheibe Brot. Ich stelle mir vor, dass das eine riesige Umstellung für dich ist. Du hast vorher wahrscheinlich riesige Mengen zu dir genommen. Ja, aber ich habe jetzt mehr Lebensqualität, das geht alles viel besser. Wie lange hast du gebraucht, um dich an diese doch für dich sehr ungewöhnliche Art der Ernährung zu gewöhnen? Also das ging ganz schnell. Im Krankenhaus gab es sowieso erstmal 2 Wochen nur Suppe. Mhm. Und ja, dann hinterher, da fängt man so an mit einem halben Toastbrot. Erstmal und ganz langsam essen, bewusst essen. Bleibt das jetzt auf Dauer so? Also, Oder kann es sein, dass der verkleinerte Magen sich im Laufe der Zeit doch wieder dehnt? Es kann sein, dass er sich mit der Zeit wieder dehnt, aber das bleibt jetzt erstmal für ein paar Jahre, bleibt das jetzt hoffentlich erstmal so. Ja, und wahrscheinlich wird er sich nicht mehr so dehnen, wie er vorher mal war. Das geht dann auch wieder nicht. Ich hatte auch vorher kein Sättigungsgefühl mehr. Und wie gefällst du dir jetzt, wenn du in den Spiegel guckst, immerhin über 20 Kilo runter, von 174 auf 150 oder so ungefähr? Ja, also besser. Besser. Wo siehst du das oder wie siehst du das am Körper? Im Gesicht, am Bauch. Also ich kriege auch immer wieder Bestätigung, wenn Freunde kommen und so. Man sieht das total. Wie viele Jahre, Silke, hast du dich mit dem Übergewicht rumgeschlagen? Schon immer. Was heißt das? Von Kindesbeinen an? Von Kindesbeinen an, ja. Es werden keine Esser geboren, es werden Esser erzogen und so wurde ich erzogen. Ja, und dann traten die Probleme auf, dann wird man auch, wenn man ein bisschen älter wird, zickig, wenn man was nicht kriegt, dann will man ja seinen Willen durchsetzen. Mhm. Ja, und so ist das dann durch die Jahre hinweg immer. Immer schlimmer geworden? Immer schlimmer geworden, ja. 2011 habe ich dann einen Sohn bekommen. Ja. Und während der Schwangerschaft nicht so viel zugenommen, aber nach der Schwangerschaft sehr viel zugenommen und in erster Linie mache ich es für ihn, weil Kinder sind grausam. Wenn ich ihn in den Kindergarten bringen würde später oder so, die Kinder würden ihn hänseln. Und in zweiter Linie natürlich auch für mich, für meine Gesundheit jetzt. Das ist ja toll. Du machst es für dein Kind in erster Linie. Ja. Das ist ja super. Natürlich musst du es auch für dich tun, weil du sagst es ja gerade genau richtig, wegen der Gesundheit. Lebst du denn mit dem Vater des Kindes zusammen? Nein. Hast du einen Partner? Ich bin alleinerziehend. Ah ja, und auch keinen Freund zurzeit? Nein. Mhm. Mhm. Ich denke mal, das kommt, wenn noch mehr Kilos weg sind. Das ja, das glaube ich allerdings auch. Das kann ich mir gut denken. Wie lange warst du denn mit dem Vater des Kindes zusammen? Also, das war eigentlich nur im Urlaub gewesen. Ach so. Ja. Das heißt, er hat dich nicht wegen deines Übergewichtes verlassen? Nein, nein. Wo ist der jetzt? Ist das ein... Nee, in der Türkei, denke ich mir, irgendwo da... Ach so, das ist der Vater ist ein türkischer Mann. Ja, ach so. Genau. Und der weiß aber gar nichts von seinem Glück, dass er ein Kind hat. Nein. Mhm. Ja. Das heißt, du ja, und wolltest... Ja, am Freitag hattest du ja eine gehabt, die jetzt schon seit einem Jahr auf diese OP wartet, die nicht bezahlt bekommt. Genau, ganz genau. Also ich muss sagen, meine AOK, ein großes Lob, die haben 10 Tage gebraucht und ich hatte meine OP durch. Ja, das ist doch mal eine gute Nachricht. Ja. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Ja, also da bin ich auch wirklich glücklich drüber. Ja. Ja. Nochmal eine Frage zu dem Kind, Silke. Du hast dem Vater ja nie mitgeteilt, dass das Kind da ist. Nein. Hättest du es denn mitteilen können? Oder? Nein. Ich weiß gar nicht, wo der ist und so. Achso, das war so ein klassischer One-Night-Stand? Ja. Einmal schönen Sex und tschüss. Ja. Was in meiner Ehe ja nicht geklappt hat, dann... Ne? Achso, du warst vorher länger verheiratet. Ich war vorher mal verheiratet, ja, 7 Jahre ungefähr. Und da bist du nicht schwanger geworden? Ne? Nein. Fährt die Silke einmal in die Türkei und schon... Ja, ich hatte damit abgeschlossen. Ich war 39 und ich habe gedacht, naja, schwanger wirst du eh nicht mehr, ne? Hast du nicht verhütet entsprechend? Nein. Nee. Wie hast du dich denn da gefühlt, als du merktest, Mensch, ich bin schwanger? Gut. Gut? Ja. Also hast du dich gefreut? Ich habe mich gefreut, ja. Ich wollte schon immer ein Kind haben. Und wenn es dann so spät kommt, kommt es halt, ne? Dann kommt es halt. Hauptsache es gesund und alles ist gut. So, jetzt in der kurzen Zeit so viel abgenommen. Was ist dein Ziel? Wohin möchtest du? Ja, also wie gesagt, ich bin ja mit 174 ins Krankenhaus reingekommen. Ich möchte die 100 schon abnehmen. Also 100 abnehmen oder bis 100? Nein, 100 abnehmen. 100 abnehmen. Das heißt also, du möchtest so auf 74, 75 kommen. Genau. Das ist natürlich ein tolles Ziel. Hast du dann schon Pläne, wie du das machst? Es wird ja wahrscheinlich viele Hautfalten und Hautschürzen geben, wie du das dann handelst? ja, also damals, wo ich entbunden habe in dem Krankenhaus, der Arzt hat gesagt, also wenn ich schaffe abzunehmen und so und die Haut dann hängen wird, dann wird er auf jeden Fall sich dafür einsetzen, dass das bezahlt wird von der AOK. Ah ja, also du stehst jetzt so mit der AOK, wird das ja kein Problem mehr sein. Ja, das denke ich mal. Also, das ist eine gute Rückmeldung von jemandem, der sich am Magen operieren, den Magen hat verkleinern lassen. So wie du es jetzt beschrieben hast, klingt das gut, dass du es nur empfehlen kannst. Ja, also das sind 5 kleine Narben, ungefähr 2 Zentimeter groß eine Narbe. Und ich war innerhalb von 10 Tagen war ich wieder zu Hause. Und hat das sehr wehgetan nach der Operation? Nein. Nee. Also kann man aushalten, ein bisschen wie Blinddarm oder so? Ja, so. Ja. Ein bisschen komplizierter wahrscheinlich als Blinddarm, aber... Ja, also es ist schon eine schwierige OP, aber ich habe es gut verkraftet. Also man muss einfach eine Nacht auf Intensiv bleiben, an der Lungenmaschine, und weil die Lunge ja auch ein bisschen beansprucht wird bei der OP. Aber ja, das hat dann alles ganz schnell geklappt. Silke, wenn du auf 74 oder sagen wir mal 75 Kilo bist... Meldest du dich da nochmal? Dann melde ich mich noch. Sehr gerne. Schick eine Mail, dann das geht dann schneller und direkter. Und dann unterhalten wir beide uns nochmal, wie es dir dann so ergeht und ergangen ist. Okay? Ja, machen wir. Dann wünsche ich viel Erfolg und alles Gute und auf bald, sage ich mal. Ja, danke schön. Silke, tschüss, ciao. Jo, bis dann, ciao. 0800 220 50 50. Maria, 21, guten Morgen. Hallo Maria. Hallo. Ja. Hallo Domian. Maria, über was reden wir? Ja, ich habe mich von meinem Freund getrennt, nachdem er mich geschlagen hat. Und zwar waren wir Anfang des Monats zusammen auf einer Feier. Ich war beruflich in einer anderen Stadt, habe ihn besucht. Und ja, da waren eine Menge Leute da und auch ein flüchtiger Bekannter von ihm. Und ich habe mich total gut mit dem verstanden. Wir haben dann einige Zeit miteinander geredet und dann auch Telefonnummern ausgetauscht. Und dann verging der Abend, es war aber im Grunde nichts Wildes. Und dann bin ich mit meinem Freund nach Hause gegangen. Ja. Und dann war er erst ganz ruhig. Und irgendwann, ich saß so auf dem Bett, dann stellt er sich vor mich und packt meine Handgelenke ganz fest. Mhm. Und das tat schon richtig weh. Ich habe gesagt, hör auf. Und dann hat er mir ins Gesicht gespuckt. Mhm. Und dann war ich erst total verblüfft und konnte gar nicht glauben, dass er das gemacht hat. Hat er nicht gesagt, warum? Doch, er hat gesagt, du hast mich heute Abend betrogen. Er hat gesagt, ich hätte ihn betrogen. Und dann saß ich weiter auf dem Bett, mehr oder weniger perplex. Wir sind dann in Streiten geraten. Und dann irgendwann hat er einfach ausgeholt und mich ins Gesicht geschlagen. Es hat dann auch geblutet. Ich hatte nachher blaue Flecken. Ich habe es im Spiegel gesehen und musste anfangen zu weinen. Und dann, als er dann geschlagen hatte, dann habe ich ihn halt weggeschubst und habe auch geschrien, ich rufe die Polizei, ich mache das nicht mit. Und dann irgendwie hat er mich festgehalten und versucht zu beruhigen und gesagt, es tut ihm so leid und er hat es nicht so gemeint. Und was weiß ich, er hat mich dann irgendwie wieder versucht zu beruhigen und es hat auch irgendwie geklappt. Ich bin dann sogar noch über Nacht geblieben. Ja. Und dann bin ich halt am nächsten Tag gefahren, habe dann eine längere Zeit nichts von ihm gehört. Wie war denn die Stimmung, als ihr morgens aufgewacht seid? Ja, total komisch irgendwie verhalten und mir wurde dann auch allmählich klar, was eigentlich passiert ist. Als er mich geschlagen hat, ich habe den Schmerz natürlich gespürt. Ich habe gemerkt, was passiert ist, aber es ist nicht so richtig zu mir durchgedrungen, weil ich es mir vorher nie zugetraut hätte. Ja, achso, das heißt, er hat das noch nie vorher gemacht? Na, noch nie kann man nicht sagen. Also er war schon manchmal ein bisschen grob zu mir, aber so weit ist er nie gegangen. Was heißt denn grob? Also es gab mal eine Ohrfeige, als ich mich ein bisschen... Na gut, aber das ist ja auch schon ein bisschen grob. Eine Ohrfeige ist ja eine Ohrfeige. Wie lange wart ihr zusammen? Jetzt über 2 Jahre. Und jetzt hast du dich von ihm getrennt? Ja, ich habe mich von ihm getrennt. Ich habe ihn dann ein bisschen hingehalten. Ich habe gesagt, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll, was jetzt richtig ist und ich kann das auch nicht mit mir machen lassen. Und dann ist er mir hinterhergefahren in die andere Stadt und hat mich halt versucht, wieder zu überreden. Und das Seltsame ist, ich habe auch immer Mitleid mit ihm, wenn ich ihn das hier... Hat er sich entschuldigt? Ja, am Anfang hat er sich nicht entschuldigt. Er meinte dann, ja, du hast mich ja auch weggeschubst und du hast mich auch geschlagen. Ich könnte genauso böse auf dich sein, aber ich habe mich nur verteidigt. Ja. Und dann irgendwann hat es ihm gedämmert, dass er damit nicht weiterkommt und hat dann sich entschuldigt. Ja. Aber das hat dir nicht gereicht. Nein, ich fühl mich einfach so verletzt. Vor allem habe ich immer gesagt, er darf mich nicht schlagen. Mhm. Das ist keine so krasse Neuigkeit. Ich habe das gesagt und er hätte auch wissen können, was dann passiert. Sag mir doch mal diese Geschichte da in der Nacht. Hattest du wirklich mit dem Typ geflirtet? Also ja, ich habe es nicht so bewusst gemacht. Nicht, dass ich ihn provozieren wollte oder so, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so aussah. Mhm. Und ihr habt die Telefonnummern ja immerhin ausgetauscht auch? Ja. Mhm. Ja gut, ist vielleicht auch nicht so die feine Art, wenn man mit dem Freund irgendwo hinfährt und dann sich dann so sehr auf den anderen einlässt. Aber das rechtfertigt natürlich im Nichts, was er da gemacht hat. Das ist schon völlig klar. Ich gehe mal davon aus, dass diese Beziehung sowieso ein bisschen verspannt schon war die letzten Monate. Stimmt das? Ja, da hast du recht. Vor allem, weil ich dann auch in einer anderen Stadt war, dann habe ich auch so ein bisschen Abstand gesucht. Mhm. Also ich war eigentlich ganz glücklich, weg zu sein. Wie geht's dir denn jetzt? Jetzt bist du getrennt von ihm? Ja, also ich kam dann in meine Wohnung zurück und ich hatte dann seinen Ersatzschlüssel im Briefkasten und dann habe ich die Tür aufgemacht und in der ganzen Wohnung hingen Post-its. Er hat die ganze Wohnung zugepappt mit Post-its, auf denen allen schöne Erinnerungen standen oder Sachen, die wir noch vorgehabt hätten. Uiuiui. Und dann bin ich, Was geht aber ans Herz? Ja, da bin ich halt zusammengeklappt. Also es war wirklich richtig schrecklich, dann jeden Zettel abzunehmen und hast zu lesen. Hast du dich ja nochmal zurückgemeldet bei ihm? Ja, ich habe ihn dann an dem Tag immer wieder versucht anzurufen, da bin ich dann schwach geworden, aber er hat sich dann nicht mehr gerührt. Ach so, ja, das ist ja auch sonderbar. Er macht ja erst die Wohnung voller Post und dann geht er nicht ans Telefon, das ist ja auch komisch. Ja, das ist ein bisschen mysteriös. Und so heute zum Beispiel hat sich auch niemand gemeldet. Doch, er hat sich zwischendurch dann schon gemeldet. Ja, er hat dann gesagt, ja, wir schaffen das schon und er geht jetzt zur Antiaggressionstherapie. Nur weiß ich gar nicht, ob ich das will. Also ob ich ihn dann auch zurücknehmen würde, wenn er diese Therapie macht. Mhm. Naja, also die Frage ist ja, deswegen sagte ich gerade ja auch, da ist wahrscheinlich schon viel den Bach runtergegangen überhaupt. Mhm. Vielleicht war das nur der I-Punkt auf alles, diese Aktion, dass du letztendlich dich innerlich schon etwas von ihm distanziert hattest in den letzten Monaten. Ja, das ist eigentlich ganz gut gesagt. Also das stimmt schon und das ist irgendwie jetzt noch der ausschlaggebende Punkt, warum ich eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes einen handfesten Grund habe, nicht mehr bei ihm zu bleiben. Mhm. Außerdem, du hast es gerade so ein bisschen runtergespielt, diese erste Ohrfeige war auch schon krass, finde ich. Und das hätte nicht passieren dürfen. Ja, ich weiß. Ich erfinde auch Ausreden für ihn. Also ich denke mir, es war im Affekt und ich habe ein bisschen rumgeschrien. Ich habe es provoziert. Aber. Ich finde, du klingst für jemanden, die aus einer zweijährigen Beziehung kommt, relativ entspannt schon jetzt. Das denke ich mir eigentlich auch. Ja, stimmt. Ja, also eigentlich habe ich schon ein bisschen meine innere Ruhe gefunden. Ja, finde ich schon. Weil ich jetzt eigentlich damit zufrieden sein kann. Also ich natürlich wanke ich manchmal und denke, vor allem wenn ich ihn dann zwischendurch spreche, dass wir haben uns heute gesprochen, dass er eigentlich doch ein guter Typ ist und dass ich nicht gemein zu ihm sein sollte und ihn jetzt hängen lasse, wenn er auch versucht, seine Probleme anzugehen. Ich kann manchmal ganz gut einstecken, aber nicht alles. Es reicht. Das reicht. Und dass man nach zwei Jahren da noch ein bisschen sentimental ist und auch hin und her gerissen, das ist ja nun auch völlig normal. Und ich finde, du hast es richtig gemacht, Maria. Ja, gut. Das ist schön zu hören, ja. Ja, du hast es richtig gemacht. Und wie gesagt, wahrscheinlich war es der letzte Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Und jetzt geh du deiner Wege und lass dich nie wieder von dem Kerl schlagen. Nie wieder. Nein. Auch nicht einmal eine Ohrfeige. Nein. Das darf nie passieren. Das darf eine Frau auch nicht. Das darf eine Frau auch nicht mit einem Mann machen. Ich habe nie geschlagen. Nee, das sage ich ja so generell nur, nicht zu dir. Ja. Maria, dann wünsche ich viel Glück, komm gut drüber hinweg und auf zu neuen Ufern, zu einer neuen Liebe. Ja, danke schön. Und das fast schon obligatorisch, aber dennoch wahre Kompliment. Deine Sendung ist ganz, ganz toll. Und immer, wenn ich am nächsten Tag ein bisschen ausschlafen kann, dann höre ich sie auch. Wie nett. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Maria. Alles Gute. Okay. Tschüss. Dir auch. Ciao. Tschüss. Die Maria. Und jetzt haben wir 1.19 Uhr und hier ist Ulrike. Und Ulrike ist 60. Guten Morgen, Ulrike. Ja, guten Morgen. Hallo, Ulrike. Was ist dein Thema? Ich würde so ein bisschen meine Meinung sagen wollen zu Uli Hoeneß. Oh ja, dann leg mal los. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt beginnen soll. Also für mich steht primär, ich finde nicht richtig, wie die Medien sich jetzt alle auf ihn stürzen. Ne? Gestern Abend Günther Jauch, das hat mich so, ich würde fast sagen, angewidert, wie er fertig gemacht wurde von ehemaligen Freunden auch. Ich habe es abgeschaltet nachher. Ne? Und das erinnert mich so, Parallelen ziehe ich da, die Eva Herrmann damals hier einen Fehler gemacht. Wie ist die bei Kerner aus dem Studio gejagt worden? Ne? Ja. Diese hat es auf Herrn Wulff. Lass ihn sein, wie er will. Ich finde einfach nicht richtig, wie die Medien jetzt wieder ein Opfer gefunden haben und sich auf ihn stürzen. Ja, ne? Okay. Das ist jetzt ist so eine Medienschelte. Man könnte ja vielleicht auch die Meinung vertreten, die Hälfte der Aktivitäten ginge auch. Man muss es vielleicht nicht so sehr, man muss nicht so jagen. Es wird wieder jemand gejagt im Moment. Ja. Aber zu dem, was ihm vorgeworfen wird, oder er hat sich ja sogar selbst angezeigt, was sagst du dazu? Ist natürlich richtig, klar, das ist nicht richtig, was er gemacht hat, ne? Gerade auch zu dem Zeitpunkt, wo dann das Abkommen mit der Schweiz gekippt wurde, ne? Da ist er ganz schnell hingegangen, hat sich selber angezeigt, um Straffreiheit zu erlangen oder so. Hast du ihn denn so in all den Jahren intensiv verfolgt und kannst ihn so einschätzen? Ich habe ihn so beobachtet, so als Manager auch, und hat auch einiges Gutes getan, wie er den Fußballspieler, den Müller vom Alkohol weggeholt hat, anderen unter die Arme gegriffen hat. Geisler hat auch geholfen, genau. Ja, ja, und ich bin ein St. Pauli-Fan, ne? Wir sind eine Fußballfamilie. Genau. St. Pauli hat er auch unter die Arme. Hat er auch geholfen, das ist alles richtig. Aber das ist ja das Verrückte, der Typ. Vom Typ, mein Herr, mag ich ihn überhaupt nicht, er ist nicht mein Beuteschema, aber ich lehne einfach ab, wie er jetzt wieder fertig gemacht wird, wieder jemand fertig gemacht wird. Und wenn man sich selber fragt... Weißt du, wie das kommt, Ulrike? Wie ich mir das erkläre? Ich erkläre es mir dahingehend, dass er ja in all den Jahren, ich habe jetzt auch nochmal am Wochenende für so viele Ausschnitte aus älteren Fernsehsendungen gesehen und Interviews gelesen, dass er sich immer so als ein extremer Saubermann und Moralist dargestellt hat. Und ich glaube, das ist auch jetzt die Gegenreaktion, dass die Leute sagen, so gerade du, von dem wir es nie erwartet hätten, du machst das. Ja, irgendwie, klar haben sie recht, aber ich lehne das trotzdem ab, wie die Medien, Talkshows und Freunde, die sich, der Seehofer zum Beispiel, ist an seinem Geburtstag eher von irgendeinem Parteitag weg, um sich zu ihm zu gratulieren in seiner Villa da, ne? Mhm. Und jetzt gehen die alle auf Distanz, Frau Merkel, und ich lehne das einfach ab, ne? Was glaubst du denn, wenn es jetzt zu einem Verfahren kommt, wenn er vielleicht ungeheure Summen nachzahlen muss, vielleicht muss er sogar ins Gefängnis, man weiß es ja noch nicht. Der wird nicht ins Gefängnis gehen. Wenn eine bestimmte Zahl überschritten ist, muss man ins Gefängnis, da gibt es keine Bewährungsstrafe mehr. Aber das weiß man ja alles noch gar nicht. Was glaubst du, was mit ihm und seinem Ruf jetzt und danach dann sein wird? Ja, der wird hin sein, völlig klar. Und irreparabel? Das denke ich schon, ne? Das wird ein jedermann werden wie du und ich auch. Mhm. Und dann sollte man sich auch wirklich fragen, wenn man selber so in dieser Situation wäre und würde plötzlich durch irgendwelche Börsengänge oder so an ihren großen Geldbetrag kommen, wie würden wir damit umgehen? Würden wir sofort hingehen und sagen, lieber Fiskus, ich habe ganz viel Geld, nimm mal und ja, hast du was. Und das müsste man da so ist machen. Sich doch jeder selbst der Nächste, denke ich da auch. Da werden ja Summen genannt, die schlagen uns normale Menschen ja um. Ja, und das ist auch wieder ein Thema. Da werden 100 Millionen oder 200, mehrere 100 Millionen kommen ins Spiel. Und heute rudern die alle zurück und sagen, 20 sind es ungefähr. Ne? Und das ist diese Dimension, wie damit umgegangen wird. Erstmal richtig draufhauen, um dann wieder zurückzurudern. Und als Mensch wird er richtig fertig gemacht. Ich mag dich endlich empört. Fast mehr die Art und Weise, wie die Medien da umgehen, als denn sein Fehlverhalten. Stimmt das? Nee, das sind zwei, da bin ich ganz ambivalent irgendwie. Das sind zwei Paar Dinge, das sind zwei Paar Schuhe, die man sehen sollte. Er hat nicht richtig gehandelt, hat sich selber angezeigt. Das ist okay. Und dann sollte man wirklich so als Bürger, ich will nicht sagen zur Tagesordnung übergehen, aber das akzeptieren, weiterverfolgen, aber doch nicht noch in Talkshows über ihn ohne dass er selber Stellung in der Öffentlichkeit genommen hat. Jeder meint, er müsste seinen Senf dazugeben. Ja, aber Günther Jauch hat ja gestern gesagt, er war herzlich eingeladen, aber er ist natürlich nicht in die Sendung gekommen. Ja. Das ist wahrscheinlich auch sehr klug, dass wenn seine Anwälte ihm davon abgeraten haben, sich öffentlich zu äußern. Ja, mich erinnert das an diese ganze Hatz mit Herrn Wulff und Eva Herrmann damals, und ich glaube, da gibt es noch andere Beispiele auch. Gestern hatte Günther ja auch, glaube ich, die höchste Einschaltquote seiner seit Bestehen der Sendung. Also so ein großes Interesse war da. Heute bei Hart aber fair war das Thema genau. Habe ich ganz bewusst nicht geguckt, dann schalte ich da auch ein, dass ich... Ich mag das also nicht, wie jemand jetzt so fertig gemacht wird. Ne? Okay, Ulrike, das ist ein klarer Standpunkt. Wir verfolgen das mal weiter. Ich glaube, so differenziert, wie du es jetzt gesagt hast, ja, eine Verfehlung, ich bin empört, aber die Medien sollten das ein bisschen distanzierter oder ein bisschen zurückhaltender. Irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Ja, okay, alles klar. Ich danke für deinen Anruf, alles Gute. Ja, danke, tschüss. Gleichfalls. Tschüss. Ciao. Hier ist Carsten. Carsten ist 18. Guten Morgen, Carsten. Hallo. Hallo, Carsten. Ja. Ja, ich höre dich gut. Ich hoffe, du mich auch. Ich kann dich hören, ja. Sehr gut. Um was geht's denn, Carsten, bei dir? Ich habe ja gerade mit Ihrer Kollegin gesprochen und... Aber du kannst mich auch duzen. Ich duze dich ja auch so frei und frank. Ja. Ja. Okay. Ja, ich habe gerade mit deiner Kollegin gesprochen und deinem Kollegen... Hab das Problem erläutert und es geht sich ja um meine Freundin. Und ja, die hat mir halt ein Ultimatum gestellt und bla bla bla und ja. Ich frag mal ein paar Sachen, damit ich es verstehe. Wie lange seid ihr beiden zusammen? Fast ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Und sie hat dir jetzt ein Ultimatum gestellt? Inwiefern? Was soll das Ultimatum? Ja, also es fing so an, ich habe sie kennengelernt, da habe ich ungefähr 2 Jahre Kraftsport betrieben und alles ganz gut und ja, bin auch ganz zufrieden gewesen. Bin jetzt 1,81 groß, war da gerade, glaube ich, bei 91 oder 92 Kilo. Trainiere halt auf Muskelzuwachs. Ja. Und ja, habe sie dann kennengelernt, gut verstanden. Und dann, als ich 18 geworden bin, also ich bin vor 4 Monaten 18 geworden, mein Vater hat selber immer Kraftsport betrieben, hat halt auch so ein bisschen immer nachgeholfen. Nachgeholfen heißt das heißt, er hat verschiedene chemische Substanzen zu sich genommen. Ja. Also das, die man nehmen sollte. Säuren, anabole Steroide und das machst du jetzt auch? Erst seitdem ich 18 bin. Also vor 4 Monaten bin ich 18 geworden. Ja. Und ich verstehe. Ja. Und das hat die Freundin mitbekommen? Ja. Und die sagt jetzt entweder, du hörst damit auf oder ich gehe. Sie hat, also vor 4 Monaten habe ich ja auch angefangen, also Steroide praktisch zu nehmen, weil ab da hat mein Vater mir die halt gegeben. Also dein Vater gibt dir die? Und das ist so, ich habe Kreatin schon genommen und... ja, das ist an sich ja einfach nur Pulver, ganz harmlos. Und mein Vater, der hat selber halt immer so ein bisschen was genommen. Und hat auch immer gesagt, ja, bis du 18 bist, dies, das. Woher kriegt dein Vater das? Der kriegt die von Freunden. Also das kriegt man so unter der Hand, ne, das Zeug? Das, wenn man die richtigen Kontakte hat, dann, ja. Also, ein Kollege von meinem Vater, der Sven, der kommt halt da ganz gut ran und Musst du das deinem Vater zahlen? Ich muss es ihm nicht zahlen. Nein. Sven kriegt das und mein Vater, ja, der kommt dann da dran, der zahlt dann dafür und ja. Und du hast das Zeug jetzt auch schon einige Male eingenommen? Seit knapp 4 Monaten, ja. Also seitdem ich 18 bin. Und welche Wirkung hat es bei dir? Das ist praktisch das. Ja, allgemeine Wirkung halt. Also anabole Steroide, das ist verbessert den Muskelzuwachs und vergrößert die Kapillaren und durch die Hypertrophie dann, Wirst du noch mächtiger und muskulöser. Ja. Also, ist das ja, Carsten, das ist ja ein illegales Produkt, das ist ja eine Droge, die du da einnimmst. Ja, ich sehe es halt eher so als Hilfsmittel, weil ich Ja, ja. Gut, aber ihr bewegt euch da auf heiklem Terrain, das ist ja klar, ne? Und dein Vater versorgt dich jetzt mal ganz salopp gesagt mit Drogen. Ja. Mit drogenähnlichen Substanzen. Es ist ja eher... Finde ich erstmal sehr merkwürdig, würde ich als Vater nicht machen. Also das ist jetzt mal erstmal eine große Kritik an deinen Vater, dass er dich damit reinzieht. Ja, ja. Aber da kannst du nichts für. Ja, wir leben zusammen, also meine Eltern leben getrennt und Jetzt kommen wir mal zu deiner Freundin. Was sagt die Freundin? Ja, also er hat es nicht mitbekommen. Also meine Freundin, die Maddie, die habe ich jetzt vor, ja, ich kenne sie halt schon ziemlich lange und dann vor kurzer Zeit haben wir uns halt wieder getroffen und ja, ist einfach ein wunderschönes Mädchen, eine Topfrau und ich möchte halt nicht irgendwie... Okay, jetzt nochmal meine Frage, was ist jetzt das Ultimatum deiner Freundin? Ja, sie hat halt mitbekommen, dass ich das nehme, sie hat Packung gefunden bei mir im Zimmer und hat dann gefragt, ob es von mir ist und ich habe erstmal gesagt nein und dann hat sie das wohl gegoogelt und hat dann irgendwann, das fing dann vor, ich glaube, 2-3 Monaten an, hat sie dann gefragt und ich habe halt abgeneint und dann hat sie mich auf die Gegenwirkung, also die Nebenwirkungen angesprochen und ja. So, ja, jetzt sind wir immer noch nicht bei dem Ultimatum. Ich wollte wissen, was für ein Ultimatum sie sagt. Ja, sie sagte entweder das Training oder ich, weil sie halt mit dem Training klarkommt, nur halt mit den Drogen. Genau, also die. Wie du jetzt gesagt hast, also sie sagt selber, ja, sagt sie ja Drogen, aber ich habe ja gesagt, ja, es ist eigentlich nur Hilfsmittel und dann hat sie mich halt auf die. Okay, ich sage jetzt mal auch Drogen, also gegen das Training hat sie nichts, aber sie hat etwas dagegen, dass du das Zeug einnimmst. Ja, weil sie merkt, was das mit meinem Körper anstellt. Was macht es denn, was hat es denn für Nebenwirkungen? Ja, anabole Steroide haben erstmal, generell sollen sie angeblich aggressiv machen, was bei mir zum Glück nicht der Fall ist. Was sollen die? Die sollen angeblich aggressiv machen, aber das ist bei mir zum Glück nicht der Fall. Man sagt auch, dass man äußerlich, dass man Pickel bekommt? Ja, das ist zum Glück auch nur bedingt der Fall. Und also, man sagt, wenn man es über einen gewissen Zeitraum einnimmt, kann man impotent werden oder Schrumpfhoden kriegen? Der Impotenz, das hoffe ich, dass es jetzt nicht passiert ist, weil ja, das wäre schon schlimm. Das wäre schon sehr übel. Ach Mensch, Carsten, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt sehen würde, gut, jetzt hast du das Zeug schon genommen, wenn ich dich gesehen hätte, bevor du das Zeug angenommen hast, hätte ich zu dir bestimmt gesagt, wow, geiler Typ, sieht gut aus, gut trainiert, der macht, soll einfach so weitermachen, ist das ein guter Typ. Jetzt gehst du auf einem Weg, der illegal ist, der deiner Gesundheit schadet, definitiv schadet auf Dauer. Definitiv, gibt's gar keine Diskussion. Und du siehst scheiße aus. Irgendwann sehen die Leute nicht mehr schön, nicht mehr gut und attraktiv aus, sondern nur noch monstermäßig. Und du verlierst deine Freundin. Also was reden wir noch? Ja, das möchte ich auf keinen Fall, weil die. Wenn dein Vater schon so verantwortungslos ist und dir das anbietet, dann sei du ein Kerl, du bist jetzt 18 Jahre und sagst, nee, ich mach's nicht. Training, ja, bin ich dabei, aber alles auf natürlichem Wege. Ja, die Nebenwirkung, das ist halt so eine Sache, das hat mir selber auch zu denken gegeben. Ich hoffe, dass sie deshalb halt nicht irgendwie sich was gedacht hat, weil sie hat halt nicht zurückgeschrieben, ich habe seit 2 Wochen... Ach so, sie hat dir das Ultimatum gestellt und seitdem gibt es keinen Kontakt mehr. Seitdem. Ja, das ist richtig. Mensch, Carsten, du bist verliebt in das Mädchen. Ja, ziemlich. Ziemlich, ja. Du findest sie toll. Sie ist ein hübsches Mädel. Sie ist der Wahnsinn, ja. Und sie ist richtig auch ein guter Typ. Ja, ja. Dann ist auch wohl völlig klar, was du machst, Mensch. Was reden wir denn da noch? Ja, ich hoffe einfach, dass sie... Ja, da musst du ihr aber auch eine Ansage geben. Ja. Vorher kann sie nicht zurückschreiben. Die Ansage ist, ich gehe raus aus dem Zeug. Ja. Ich verspreche es dir, ich verbürge mich dafür. Das musst du ihr ganz klar sagen. Okay. Mach es. Mach es. Okay. Ich bin sicher, dass wenn eine gewisse Zeit vergangen ist und du dir auch noch mehr darüber klar wirst, was das für eine Wirkung hat, wirst du irgendwann froh sein, dass du gar nicht intensiv damit angefangen hast. Und du bewegst dich auf illegalem Terrain. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist eine Droge. Okay. Mein Lieber, dann schreib mal schnell deiner Freundin. Ja, mache ich. Ja. Mache ich auf jeden Fall. Viel Glück und alles Gute, Carsten. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. 1.35 Uhr haben wir. Zeit für den Programmhinweis für diese Woche. Und das Thema diese Woche heißt Schmutz. Ich möchte gerne mit euch reden, also mit Leuten reden, die sich erstmal nicht waschen oder fast gar nicht waschen. Gibt es ja wahrscheinlich ganz viele Leute oder eine ganze Menge. Oder natürlich auch gerne mit Angehörigen oder Freunden oder Partnern von Stinkstiefeln. Damit Leuten, die in sehr verschmutzten Wohnungen hausen oder die einen äußerst schmutzigen Job haben. Und auch mit Leuten, die obdachlos sind und vielleicht deshalb im Schmutz leben müssen, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Oder die vielleicht auch im Müll suchen müssen, um irgendwelche Flaschen zu finden oder Lebensmittel und so weiter. So, und der andere Aspekt ist Thema Sexualität, Thema Erotik, Schmutz als Fetisch. Das ist ein großes Gebiet, wer da scharf drauf ist, der wird sich schon angesprochen fühlen und sehr gerne können wir darüber reden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Also das Thema ist Schmutz. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder auch dann während der Sendung und vor der Sendung anrufen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Und ich bin verbunden mit Sabine und Sabine ist 46. Hallo Sabine. Ja, ich bin immer noch da. Schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, hallo. Also es geht darum, ich fand das, ja, eine ganz einfache Sache. Ich fand das gerade ganz lustig, dass du für Mittwoch die Sache Schmutz angeregt hast. Ja. Also bei mir ist halt das Problem, ich habe vor knapp 2 Jahren meinen Bruder verloren. Ja. Und es ist halt so gewesen, dass ich vorher, mein Bruder wollte unbedingt meinen Cousin sehen, der bei uns auch aufgewachsen ist, aber in den Jahren sich total abgekapselt hatte und man über 15 Jahre keinen Kontakt hatte. Mhm. Und dann habe ich ihn ausfindig gemacht und ist dann auch gekommen und hat ihn auf Palliativ noch eben kurz besucht. Woran ist denn dein Bruder gestorben? Genauso wie mein Vater an Lungenkrebs. Mhm. In welchem Alter? Mein Bruder war 44, ja. Ja. So, dann kam der Cousin, kam dann noch in die Palliativstation. Ja, und hat ihn dann besucht und ich hatte ihn dann zur Übernachtung hier und ich hatte mich auch wahnsinnig darüber gefreut, dass er da gewesen ist. Und die Woche darauf hat er gesagt, ich komme noch einmal und dass ich mal, also Andreas noch mal besuchen kann. Mhm. Und er ist dann samstags auch noch mal wiedergekommen, das Wochenende darauf und die Nacht von Samstag auf Sonntagmorgens ist mein Bruder um 4 Uhr gestorben, mhm, was ich ganz kurios fand, weil es war vom Todesdatum von meinem Bruder und meinem Vater war dasselbe. Mhm. Mhm. Und halt nur, dass diese 25 Jahre dazwischen lagen. Ja, ja, verstehe. Ja, du hast gerade einen dann Bezug. Haben mein Cousin und ich uns, wir haben uns dann, also irgendwie, ich weiß es nicht, wir haben uns so angenähert, dass es so war, schon wo er aus dem Zug gestiegen ist, er ist mit dem Zug gekommen und ich habe nur gedacht, wow, und er hat das Gleiche gedacht und jetzt mach ich mal einen kurzen Schnitt. Mir ist nicht ganz klar, worauf du hinaus willst und du hast einen Bezug zum Thema Schmutz vorhin gezogen. Ja. Wie hängt das zusammen? Ganz einfache Sache, weil ich habe das jetzt gerade ja eben noch im Fernsehen verfolgt, ich musste jetzt was machen. Es ist ganz einfach, weil mein Cousin und ich sind jetzt seit fast 2 Jahren zusammen. Mhm. Und dadurch, dass wir wirklich Cousine und Cousin sind. Ja, ist das gesetzlich ja nicht illegal, sondern moralisch höchstens. Moralisch, genau. Und daher die Verbindung Schmutz? Ja, weil also mein Sohn, der 23 Jahre alt ist, der hat das, ich weiß nicht, irgendwo vor einem Dreivierteljahr oder so ist er hier gewesen und stellt das dann fest, weil mein Cousin mittlerweile dann auch seit eineinhalb Jahren hier wohnt und hier Arbeit gefunden hatte und oder hier arbeitet und alles. Und mein Sohn ist also komplett, dass er sagt, Mama, das geht gar nicht. Und hat absolut Cut gemacht. Wie, zu dir? Er hat den Kontakt zu dir abgebrochen? Komplett. Meine Mutter ist so konservativ, dass sie sagt, also geht absolut gar nicht. Nur mit der Begründung, weil es der Cousin ersten Grades ist. Richtig. Obwohl ihr euch so viele Jahre nicht gesehen habt. Ja. Und was aber seine Mutter betrifft, mit der er im Vorfeld keinen Kontakt hatte, die und seine Schwester, die er seit 20 Jahren nicht gesehen hat, haben wir das beste Verhältnis zu. Es liegen zwar 300 Kilometer zwischen uns, aber die finden das so also toll und seine, sind begeistert. Seine Mutter ist ja dann deine Tante, ne? So sind die Zusammenhänge ja. Ja, richtig. Ja, genau. Von meinem Vater die Schwester. Genau, so ist das bei Cousin und Cousine ersten Grades. Ja. Ja, die Frage, was ist da moralisch verwerflich? Ich meine, damals sind die alle so verheiratet worden. Na, noch schlimmer. Man könnte eigentlich nur Sisi nehmen, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Also Sabine, da muss ich dir sagen, da bin ich relativ entspannt in dieser Fragestellung. Wenn ihr beide euch liebt und wenn ihr gut zueinander passt, dann ist das ein Paar. Schluss aus. Es ist gesetzlich erlaubt und moralisch ist das ein bisschen angestaubt, finde ich. Wenn wo die Liebe hinfällt, fällt die Liebe hin. Wenn es dann so ist, ist es so. Ja, ich habe auch gesagt, ich sag, wir können es ja nicht ändern. Ne? Ja, du bist 46, wie alt ist er? Ja, 49. 49, ja. Er ist 3 Jahre älter. Aber ich bin auch sehr erstaunt darüber, über deinen Sohn, der nun eine ganz junge Generation angehört, wo ich so denke, dass die noch lockerer drauf sind. Und er hat eben diesen Onkel so lange nicht gesehen. Er ist ja ohne den groß geworden. Ja, klar. Dass er sich dann da so querstellt. Ich verstehe es selber auch nicht, weil er geht einfach her und sagt, Mama, das ist eklig. So, das haut er dir eigenen Familie, so. Ja, das haut er dir vor die Füße und geht raus. Das ist eklig. Ja. Das ist aber schlimm für dich. Ja, für mich ist das ganz grausam, aber deswegen kann ich ja meine, also ich bin auch ganz ehrlich, trotz, ich meine, ich war ja über 20 Jahre verheiratet und wir sind auch in Freundschaft auseinandergegangen und so, das ist alles kein Problem, also sogar mein Ex versteht's. Es ist einfach nur, das Kind versteht's nicht. Mhm. Und ich meine, gut, er wohnt hier nicht mehr, aber er sagt einfach, Mama, in der Familie, ey, ekliger kann's nicht mehr sein. Weißt du, ich kann ja in gewisser Weise vielleicht noch verstehen, wenn deine Mutter distanziert ist. Eher noch, weil sie einer anderen Generation angehört. Ja, klar. Aber die Tante ist ja da lockerer und cooler drauf. Ja, und die ist noch 10 Jahre älter. Die ist jetzt 74. Ja, und das Verhältnis, lebt dein Vater noch? Mein Papa? Ja? Nein, mein Vater ist gestorben, da war ich 17. Ist das Verhältnis jetzt wirklich so abgekühlt zu deiner Mutter, dass ihr euch gar nicht mehr seht? Sehen schon, aber das ist, seitdem Matze hier ist, das ist halt so, dass sie, weil sie ja auch das dann von meinem Sohn erzählt bekommen hat und alles. Und sie sagte, ich steig da sowieso nicht mehr durch. Und was macht die da eigentlich? Und das geht ja gar nicht. Und hast du versucht, mit ihr sehr sachlich und freundlich zu reden und es ihr vielleicht zu erklären? Ja, das habe ich heute Nachmittag noch versucht. Also, weil ich zu ihr musste, sie brachte meine Hilfe und es ging ein paar Unterlagen und so und dann, weil ich ja halt so ein kleiner Bürokrat bin, also ich kann das immer alles so machen und auf finanzmäßig und so, dass ich das alles machen muss für sie. Und dann kam die Thematik. Ja, und dann ist es erst ganz nett und dann brauche ich nur irgendein falsches Wort sagen und dann geht die hoch wie ein HB-Männchen. Sag ich immer. Und das finde ich eigentlich ganz schade, weil sie sagte einfach auch, das geht nicht. Punkt aus, es geht nicht. Wir reden nicht weiter drüber, es geht nicht. Sabine, ich halte das für Unfug. Lass dir deine Liebe nicht kaputt machen. Wenn ihr beiden euch gut versteht, dann ist das euer Ding und euer Weg. Schluss, aus, Ende der Debatte. Ja. Das haben die anderen zu akzeptieren. Und wie gesagt, ich finde es besonders bedauerlich, dass ein junger Mann, also dein Sohn, sich da so positioniert. Das finde ich sehr bedauerlich. Ja, der steht also wie ein Brett davor. Wie war denn vorher so euer Verhältnis miteinander, du und dein Sohn? 1000%ig. Gut sogar? Ja, war absolut kein Problem. Also bis er dann erst mit, vor 3 Jahren oder 3,5 Jahren ist er ausgezogen. Ich meine, gut, mein Bruder war auch sein Patenonkel und die hatten eine sehr enge Beziehung und gut, dadurch, dass er dann gestorben ist und so, ja gut, war noch ein anderes Problem, da muss ich ihn auch erst wieder auffangen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt, aber das sind ja jetzt auch schon fast wieder 2 Jahre, diese neue Liebe und alles. Mhm. Aber das ist auch noch der Cousin ist. Sabine, ich kann's nur noch mal unterstreichen. Also von meiner, ich habe da keine moralischen Bedenken. Und ich finde, dass man, wenn die Liebe ehrlich und tief und ernst ist, dass man eine solche Liebe lieben darf, finde ich. Ja, ich sehe das genauso. Also weil es gibt nichts Schöneres wie diese Liebe. Ja, und ich habe immer gesagt, oder wir haben auch am Wochenende nochmal drüber gesprochen und ich habe auch nochmal zu ihm gesagt, so innig und so richtig herzlich, diese Liebe jetzt zu erfahren und so, vor allen Dingen wahrscheinlich, weil man jetzt so dementsprechend erwachsen ist, das kenne ich nicht. Und da muss ich dir nämlich zu meiner Vorgängerin noch sagen, die geschlagen worden ist. Mhm. Das habe ich auch hinter mir. Mhm. Und nochmal, also ich würde zu jeder Frau sagen, bloß nie wieder, weil es gibt nichts Schlimmeres. Es gibt nichts Schlimmeres. Nein. Sabine, genieße deine Liebe und ich wünsche dir alles Gute und lass dich nicht beirren. Das ist dein Leben und dein Ding. Alles Gute von Herzen. Ah, ich danke dir, Jürgen. Tschüss, Sabine. Ciao. Tschüss. Hier ist Martina, 52. Hallo, Martina. Hallo. Hallo, guten Martina. Morgen. Guten Morgen. Bin ich mit Domian verbunden? Ja, du bist jetzt hier bei mir in der Sendung. Das ist lieb. Ich freue mich. Pass auf. Ich habe das gerade in der Redaktion angerufen, weil ich habe mich einfach durch Zufall in dein Programm eingeklickt, bevor ich ins Bett gehen wollte. Mhm. Und da hattest du eine Dame dran, die war 60 Jahre jung. Ja. Darf man ja heutzutage noch sagen. Ja. Und sie hatte sich eben halt über die Medien aufgeregt, und zwar geht es um Herrn Hoeneß. Genau. Und ich habe mich dann einfach so aufgeregt, weil ich das nicht gut finde. Also wie jetzt hier in Deutschland alle Menschen, wie auch immer, mit Steuerzahler hin und her. Der Herr Hoeneß, also das ist auch nichts mit dem Sportlichen zu vergleichen, was ich aber wirklich nicht gut fand, einfach, dass die Medien jetzt so zerrissen werden, dass sie angeblich über den Herr Hoeneß so her, beziehungsweise über die Medien so herziehen. Achso, du findest also die Berichterstattung angemessen im Moment? Ich finde, nein, auf jeden Fall. Ich finde das so angemessen. Weil du auch empört bist. Bitte? Weil du auch empört bist. Ich habe dich jetzt gar nicht gehört. Weil du auch empört bist. Ja, genau. Ich bin empört aus dem ganz anderen Grunde. Der Mann macht bestimmt sportlich wirklich, sage ich jetzt mal, ich habe keine Ahnung davon, vielleicht einen guten Job. Mhm. Der verdient Millionen von Geld. Mhm. Schiebt die in der Schweiz ab durch das Abkommen. Gut, das ist jetzt eine andere Sache. Das kommt geteilt wieder zurück. Aber ganz kurz. Der verdient Millionen von Geld, schiebt die in der Schweiz ab. Mhm. Ich sage jetzt mal ganz einfach so, wenn ich in Deutschland ganz normal als Autofahrer meine Steuern nicht bezahle, wird mein Auto stillgelegt. Der Herr Hoeneß legt das Geld drüben an, gezahlt hat 3 Millionen, oder was weiß ich, 6 Millionen, was weiß ich, wie auch immer. Die Medien gehen auf diesen Menschen zu, fragen, was auch berechtigt ist, weil wir alle Steuern zahlen. Mhm. Also die meisten jedenfalls. Mhm. Gehe ich ein Fahrrad stehlen, als gutes Beispiel, würde ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich erwischt werden würde, Sozialstunden kriegen oder irgendwie sonst was dergleichen. Mhm. Und jetzt sind die Medien da, gute Medien. Die sind nicht alle schlecht, diese Medien. Mhm. Egal, welcher Reporter das macht oder ob das der Herr Jauch macht oder was weiß ich von mir, Herr Lanz oder du. Ich finde es einfach nicht korrekt, dass er sich jetzt angezeigt hat. Er zahlt 3 Millionen, hofft eine eventuelle Moment, du findest es nicht korrekt, dass er sich angezeigt hat? Doch. Nein, Moment, das finde ich schon korrekt. Das ist schon korrekt. Aber er, Moment, ich, das finde ich, aber er macht das, Moment, dass er sich selber angezeigt hat, aber ich bin persönlich der Meinung, dass er damit so ein bisschen gedacht hat, oh, war, es wird jetzt ziemlich brenzlig. Ja, ja, natürlich, ja. Es wird ganz brenzlig für mich, weil ich habe ja nun mal die Million. Wenn es nicht brenzlig gewesen wäre, hätte er sich auch nicht angezeigt. Genau, und also ich will jetzt nur ganz kurz sagen, mich regt es auf, also mich hat es vorhin aufgeregt, jetzt nicht mehr, dass die Dame gesagt hat, dass das von diesen, von den Medien, von dir, also jetzt nicht von dir, Domian. Ja, ja, von weil ich kenne dich ja nicht, also allgemein von den Medien, dass die Dame gesagt hat, passen Sie mal auf, ich bin jetzt 60 Jahre, es wird der tralala, tralala, die Medien machen ihn nieder und hin und her. Ich habe mich da, ich war jetzt so aufgewühlt, ich wollte eigentlich ins Bett gehen. Und nein. Also ich muss dir mal sagen, mein Mitleid für ein Hoeneß hält sich auch in Grenzen. Weil überlege ich jetzt mal, Domian, überlege ich mal, wie viele Menschen, Rentner, Kranke, ja, wie auch immer. Unfassbar so. Hallo? Ja, das ist unfassbar so. Ja, ja. Also naja, deswegen, ich habe. Bist du, Martina, du kannst ihn so beruflich, sportlich gar nicht so einschätzen. Ein bisschen, ich bin wirklich jetzt kein großer Fußballfan. Ich meine, er hat mit Sicherheit vieles geleistet, aber was ich von der UEFA eine Schweinerei finde, von der UEFA, die sagen sich jetzt, gerade dort unten, oder wie auch immer, halt, wir halten uns heraus, kommt ein Mensch, der Interview, also einen Kommentar dazu haben will, wird eine Pressekonferenz abgesagt. Das haben die heute angedroht, ja. Das werden die auch machen, Domian. Ja, meine persönliche Meinung. Ja, ja gut, andererseits, das kann ich aber auch wiederum verstehen, weil da muss man ja unterscheiden zwischen der Privatperson und dem Sportfunktionär. Und er hat das ja nicht als Präsident von FC Bayern zu verantworten, sondern als Privatperson. Insofern kann ich schon verstehen, wenn die sagen, da wollen wir uns jetzt hier nicht zu äußern. Nein, in dem Moment verstehe ich schon die UEFA schon. Aber ich sage jetzt mal, wenn einer zum Beispiel vom Bayern auch von woanders ein Haus ansteckt, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so reinwerfe, ein Haus wird abgebrannt, ein Nationalspieler verdient Millionen, das geht rundum durch die Presse, da wird auch irgendetwas zugesagt als Privatperson. Und okay, die UEFA, die ist total sportlich. Ja. Ich finde es auch in dem Moment ganz gut, dass die Frau Merkel, meine, wie gesagt, schon zweimal erwähnt, es ist vielleicht eine nette Frau, es ist zwar nicht meine Partei, dass sie sich jetzt auch distanziert. Ja, mir geht es um das Prinzip. Findest du, dass er von dem Amt des Präsidenten zurücktreten sollte? Also ich persönlich ja. Ja. Also jetzt ganz, ganz persönlich ja, gegenüber, also jetzt sportlicher abgesehen. Wir nehmen das Sportliche zwar weg, was er leistet, ganz privat, als private Person, als Mensch, als Bürger von Deutschland auf jeden Fall. Also das finde ich also wirklich mehr wie eine Schweinerei. Dann danke ich für deine Meinungsäußerung, die du hier sehr gerne sagen durftest, liebe Martina. Dankeschön. Und ich hoffe, dass du jetzt ein bisschen ruhiger geworden bist und gleich in den Schlaf finden wirst. Ja. Das ist ich möchte trotzdem bitten, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ich möchte in dem Fall bitten, alle Medien, alle, die dazugehören, auf jeden Fall so lange, ihr habt auch Rechte. Bitte, bitte, bitte, bleibt dran. Ich glaube, da brauchst du dir keine Sorgen machen, die Kollegen werden schon dranbleiben, da bin ich ganz sicher. Liebe Martina, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Nein, ich wünsche auch eine gute Nacht. Dankeschön, tschüss. Und hier ist Oliver. Oliver ist 39. Guten Morgen, Oliver. Guten Morgen, hier ist der Oliver. Ja. Um was geht's bei dir, Oliver? Also es geht darum, ich habe eine Handicap, eben eine Behinderung. Es fällt mir sehr schwer, jemanden kennenzulernen, wenn es um eine Beziehung geht. Ich hatte schon alles versucht gehabt, hier selbst unter Handicap habe ich sehr schwer, jemanden kennenzulernen. Und gewisse meisten immer nur falsche Leute, die überhaupt nicht passen. Was für ein Handicap hast du, Oliver? Eine Lernbehinderung. Ich kann nicht so gut lesen und schreiben. Ja, aber sonst ist alles okay. Sonst ist alles okay. Ja. Ich werde ambulant betreut von der Lebenshilfe in Witten, wo ich herkomme. Mhm. Das heißt betreut, du hast eine eigene Wohnung und die kommen mal gucken, oder wie geht das? Also ich habe eine eigene Wohnung hier, die kommen einmal in die Woche vorbei nach den Rechten zusammen, in den Papierkram, was ich nicht so gut lesen und schreiben kann. Ach so, und so deinen Haushalt und so kannst du aber alleine schmeißen? Das kann ich alles alleine schmeißen, ja. Das ist gut. Und hast du auch einen Job, einen Beruf? Also ich hatte mal früher in der Werkstatt mal gearbeitet gehabt, aber da kam ich natürlich auch nicht klar in die Werkstätten früher. Mhm. Und was machst du jetzt immer so den ganzen lieben langen Tag? Also unterschiedlich hier. Meine Freunde besuchen, gehen ja Fahrrad fahren, den Haushalt sauber machen, unterschiedlich. Ja. So, und du hast jetzt, du möchtest gern Kontakt haben. Ja. Zu einer Frau. Zu einem Mädchen, ja. Ein Mädchen. Hattest du denn schon mal Kontakt zu einer Frau oder einem Mädchen? Ich hatte schon mal eine Freundin gehabt, die letzte, die liegt schon ein Jahr zurück. Das war eine ständig Fremdgeherei, die ging mit jedem und das mag ich bei den Frauen nicht. Das kann ich gut nachvollziehen. Das heißt, wie war die längste Zeit, wo du mal mit einer Frau zusammen warst? Halbes Jahr, 6 Monate. Ja, und wie stellst du das jetzt immer so an? Wie versuchst du Frauen kennenzulernen? Also ich versuche es jetzt auf Handicap-Diskotheken, aber null Erfolg, Internet eben und Kontaktanzeigen. Und ja, und draußen auf die Straße, null Erfolg leider. Muss man eben gerade was fragen. Es gibt Handicap-Diskotheken? Gibt's eine in Dortmund, ist eine. Ach. Ist einmal im Monat von der Lebenshilfe in Kölninghaus. Mhm. Und da bist du auch schon, gehst du regelmäßig hin und es hat sich noch nicht so ergeben? Da gehe ich regelmäßig hin, ja. Und Internet machst du und auf der Straße auch? Ja. Wie machst du es denn auf der Straße? Also ich bin leider eben so ein direkter, offener Mensch eben hier. Ich spreche die Leute direkt eben so an hier. Stell mich erstmal vor, wie ich heiße und frag diejenige, ja, so, auch, ob die noch einen Freund sucht oder eben nicht. Finde ich sehr mutig. Weil ich eben von den Eltern damals eben so gelernt hatte, die leider nicht mehr leben. Du hast es gelernt von einer älteren Dame, das so zu machen? Von meiner älteren Dame. Ach, meine Eltern, die leben leider nicht mehr. Ja, verstehe. Aber sag mal, da muss doch irgendjemand mal, auch wenn du im Internet suchst, muss doch mal irgendjemand anspringen drauf. Absagen, im Handicap sind doof hier, Sozialempfänger wollen wir nichts zu tun haben, so negativ. Das heißt, es kommt nicht mal zu einem ersten Gespräch? Nein. Das ist ja frustrierend. Und man ist schon 39. Und man ist schon 39, genau. Aber ich merke, dass du sehr aktiv bist. Du gehst ja in die Disco, du sprichst Leute auf der Straße an, du machst Internet. Mehr kann man ja fast gar nicht mehr machen. Eigentlich nicht. Wie gehst du denn damit um, dass du so viel Absagen kriegst? Ja, immer mit Enttäuschung, traurig. Mhm. Wie stellst damals du mit einem Psychologen hatte ich damals auch schon Gespräche gehabt, früher aber null Erfolg eben. Also ich kann eigentlich dir nur sagen, Oliver, gut Ding will manchmal Weile haben. Du hast die einzige Chance, indem du es immer wieder und immer wieder versuchst. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man da irgendwann wirklich traurig wird und frustriert wird, wenn man nur Absagen kriegt. Und das ist nicht schön. Aber was bleibt dir anderes übrig? Die Alternative wäre, einfach nur in der Wohnung zu sitzen und nichts zu machen. Das ist auch nicht der Weg. Ist auch nicht der Weg. Wie stellst du dir denn so deine Traumfrau vor? Also mir ist das egal, wie diejenige aussehen sollte. Die sollte eben mich so nehmen, wie ich bin eben. Und nicht so oberflächlich sein und nicht nur an das eine denken, Geld und Arbeit. Mhm. Und vom Alter her so? Also sie sollte zwischen 30 und 45 irgendwie sein. Zwischen 30 und 45, also so in deinem Bereich so? Ja. Ja. Könnte denn die Frau auch eine Behinderung, ein Handicap haben? Das wäre mir egal. Da bist du ganz offen. Solange sie die auch so weit fit ist, wie ich bin. Mhm. Wie ist denn das, wenn du da in diese Disco gehst? So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, quatschst du die Frauen da auch gezielt und sofort an? Also in die Disco bekomme ich meistens immer so auch immer Absagen, Proherei, die Leute drohen mich alle teilweise, wenn ich die so ansprechen tue, das ist natürlich auch nicht so schön. Was machen die? Die drohen? Die drohen mich, hier lass mich in Ruhe, hier sag so, ich mal, das ist meine und alles so ein Quatsch eben. Weißt du, was vielleicht auch noch eine Idee wäre, Oliver? Du könntest auf Twitter gehen und twittern, da kann man auch Leute gut kennenlernen. Aber Problem ist, ich kann nicht so gut lesen und schreiben. Ach so, stimmt, ja. Das ist natürlich wirklich ein Problem. Bei Facebook habe ich das mal einige Zeit probiert. Ja? Nix. Ja, das ist natürlich ein Problem mit dem Lesen und Schreiben. Also, meine Grundhaltung ist, es auf jeden Fall erstmal so weiter zu versuchen. Aber wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen. Ich habe eine sehr erfahrene Psychologin im Hintergrund. Vielleicht hat die auch noch einen besonderen Tipp und Trick für dich. Okay. Ja, lieber Oliver, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir. Okay, vielen Dank. Viel Glück, alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Stimmt natürlich. Mit Lese- und Recht- und Schreibschwäche lässt sich schwer twittern, Herr Domian. So, mein Lieben, das war die erste Sendung in dieser Woche in der Technik Benjamin Vlies. Und ja, morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen, auch wieder mit einer freien und offenen Themennacht. Und das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Schmutz. Und da könnt ihr euch sehr gerne schon zu anmelden, wenn ihr euch dazu äußern möchtet. Schöne Nacht, gute Nacht, bis morgen. Bye, bye.